Es muss Unzuversicht. Das versuchten heute beide zu vermitteln. Helmut Kohl, der Bundeskanzler, auf einer Wahlkampfkundgebung in Erfurt und Hans Motrow, der Ministerpräsident der DDR, vor der Volkskammer in Ost-Berlin. Zuversicht auch auf eine baldige Wende der wirtschaftlichen Verhältnisse in der DDR, die freilich sozial flankiert werden muss, wie Hans Motrow forderte und Helmut Kohl vor Anhängern in Thüringen auch zugestand. Unterdessen ist klar, dass man bis zu den Wahlen weiter verhandeln will, auf Experten- und Beamtenebene, nicht nur über die Währungsunion, sondern auch über die staatliche Einheit und deren Bedingungen. Hier wie dort aber ist der Zeithorizont der Erwartungen realistischer geworden. Weder das eine noch das andere lässt sich übers Knie brechen und diese Einsicht ist nicht zuletzt wohl auch den zur Besonnenheit mahnenden Stimmen aus der Sowjetunion zu verdanken. Michail Gorbatschow selbst hat sich jetzt zu Wort gemeldet. Zu all dem in Berichten aus Erfurt, Moskau, Ost-Berlin und Bonn gleich mehr. Themen aber sind auch die Frage der Sanktionen gegen Südafrika und die Drogenkonferenz der Vereinten Nationen. Aus der Kultur heute Berlinale, Auszeichnungen und Abschluss. Wir schließen wie immer mit Wall Street-Ergebnissen und mit einer Presseschau. Zunächst zum ersten Wahlkampfauftritt des Bundeskanzlers in der DDR. Jens-Peter Paul berichtet aus Erfurt. Mehr als 100.000 Menschen waren zum Erfurter Domplatz geströmt, um zu erleben, wie Helmut Kohl die heiße Phase des Wahlkampfes in der DDR einläutet. CDU Ost und CDU West, sie hatten mit ihrer Vorbereitung perfekte Arbeit geleistet. Die Menge war ausreichend mit Deutschlandfahnen ausgestattet. Die Schar der Kohl-Gegner hatte gegen die überlaute Lautsprecheranlage aus der Bonner CDU-Zentrale keine Chance. Der Kanzler selbst, er bemühte sich in weiten Teilen seiner Ansprache betont um Sachlichkeit. Offenbar wollte Kohl eher den Verstand ansprechen, denn das Gemüt. Etwa als er beteuerte, dass ihn die Vorbehalte in Ost und West gegenüber einem vereinten Deutschland mit dann 80 Millionen Menschen keineswegs kalt ließen. Wir, die Deutschen, haben aus der Geschichte gelernt. Und an der Schwelle des letzten Jahrzehnts, dieses Jahrhunderts, rufe ich allen zu, hier und draußen überall, von deutschen Boden wird Frieden ausgehen. Das ist die Parole, die wir denken können. Helmut Kohl ging indirekt auch ein auf die Ratlosigkeit, die nach dem Besuch von DDR-Regierungschef Hans Motrow vergangene Woche in Bonn entstanden ist. Dass der Einigungsprozess jetzt erst einmal ins Stocken geraten ist, das, so Kohl, sei nicht seine Schuld. Ich habe nicht zu vertreten, dass in der Zwischenzeit zu viel Zeit vergangen ist und dass durch die Diskussion über den Staatssicherheitsdienst neue Ängste hier in der DDR entstanden sind. Nicht gelten lassen wollte der Bundeskanzler auch den Vorwurf aus Ost-Berlin, er lasse die Brüder und Schwestern in der DDR nun zappeln, um seine Verhandlungsposition zu verbessern. Vielmehr, so Kohl in Erfurt, vielmehr stelle Bonn 6 Milliarden Mark an Übergangshilfen bereit, wie er es nannte. Für das Telefonnetz, für das Gesundheitswesen, für die Verkehrsinfrastruktur. Aber meine Damen und Herren, ich war nicht bereit, in ein System Milliardenbeträge zu investieren, wenn ich nicht sehe, dass diese Beträge den Bürgern dieses Landes zugutekommen. Einen Trost hatte Helmut Kohl immerhin parat. Zwar könne er noch keine Einzelheiten nennen, aber er werde die so wörtlich besondere soziale Verpflichtung gegenüber den Rentnern in der DDR nicht vergessen. Und Kohl versuchte Zuversicht zu verbreiten, als er prophezeite, dass Tausende von kleinen und großen Unternehmern aus dem Westen in der DDR schon sehr bald kräftig investieren werden. Gemeinsam mit Ihnen werden wir in kurzer Zeit ein blühendes Land schaffen. Bis dahin hatte sich der Kanzler Seitenhiebe auf den politischen Gegner weitgehend verkniffen. Doch dann fiel der Name Willy Brandt. Und hier, so Kohl, gebe es bei allem Respekt vor Brandt eine Sache, die dürfe man nicht unerwähnt lassen. Wenn er jetzt durch die DDR zieht und so tut, als hätte er nie etwas anderes gesagt, wie die Einheit der Nationen, dann will ich doch in Ihre Erinnerung rufen, dass er noch vor über einem Jahr davon sprach, die Wiedervereinigung ist die Lebensfliege der Zweiten Deutschen Republik. Das jetzt durch die DDR zieht und so tut, als hätte er nie etwas anderes gesagt, wie die Einheit der Nationen, dann will ich doch in Ihre Erinnerung rufen, dass er noch vor über einem Jahr davon sprach, die Wiedervereinigung ist die Lebensfliege der Zweiten Deutschen Republik. Das war die Haltung der deutschen Sozialdemokraten in dieser zentralen Frage. Wahlkampf in Erfurt. Wir sind ein Deutschland, wir wollen ein Deutschland. Solche Parolen scheint man in Moskau mit immer mehr Skepsis zu begleiten. Jetzt hat auch der sowjetische Staats- und Parteichef in einem Interview mit der Pravda öffentlich zum Einheitsstreben in Deutschland Stellung genommen, nachdem zuvor bereits Außenminister Schewardnadze vor verfrühten Einheitshoffnungen gewarnt hatte. dpa-Korrespondent Wolfgang Keudel berichtet aus Moskau. Die Vereinigung Deutschlands geht nicht nur die Deutschen allein etwas an, sagte Gorbatschow. Bei allem Respekt vor ihrem nationalen Recht, so kann man sich angesichts der Lage wohl kaum vorstellen, dass sich die Deutschen untereinander einigen und dann die anderen nur bereits gebilligte Entscheidungen gutheißen lassen, erklärte er. Gorbatschow bestätigte, dass er Bundeskanzler Kohl und DDR-Ministerpräsident Modrow bei ihren jüngsten Besuchen in Moskau erklärt habe, die Deutschen selbst sollten Wege, Formen und Zeitrahmen der Einheit bestimmen. Das ist jedoch nur die eine Seite der Angelegenheit. Und bei den Gesprächen wurde mehr als dies behandelt, fügte er hinzu. Gorbatschow wies auf grundsätzliche Fragen hin, die die internationale Gemeinschaft kennen und die keinen Raum für Doppeldeutigkeit lassen dürften. Die Verhandlungen der beiden deutschen Staaten mit den vier Siegermächten, die sogenannte Zauberformel 2 plus 4, müssten vertrauensvoll und offen geführt werden. Wir schließen dabei aus, dass drei oder vier zu Anfang die Dinge ordnen und dann den anderen Teilnehmern die bereits beschlossene Haltung mitteilen, sagte er. Das, so Gorbatschow, ist unannehmbar. Die Wiedervereinigung Deutschlands müsse die Umstände in Betracht ziehen, nämlich die Unzulässigkeit einer Zerstörung des militärisch-strategischen Gleichgewichts in Europa, wie sie von NATO und Warschauer Pakt lange gewährleistet worden sei. Er wies auch auf die weitere Verantwortung der vier Siegermächte hin, die diese nur selbst abgeben könnten. Nur ein Friedensvertrag mit Deutschland könne den endgültigen Status dieses Landes in Europa bestimmen. Fest sprach sich Gorbatschow für eine Garantie der Nachkriegsgrenzen aus und hier erwähnte er ausdrücklich Polen. Für die Deutschen sei es sehr wichtig, sich ihrer Verantwortung bewusst zu sein und sie müssten nicht nur die Interessen, sondern auch die Gefühle anderer Nationen respektieren. In Dublin hat unterdessen Bundesaußenminister Genscher auf einem informellen Ministertreffen der Europäischen Gemeinschaft den Mitgliedstaaten volle Information und Konsultation im Prozess der deutschen Einigung zugesichert. Thema der Sitzung war neben der deutschen Frage auch die europäische Einigung und die künftige Politik gegenüber Südafrika gewesen. Martin Aliot berichtet. Im Bemühen, die EG wieder ins Zentrum der Europapolitik zu katapultieren, nannte Bundesaußenminister Genscher die Zwölfergemeinschaft einen Stabilitätsanker für ganz Europa. Und dies umso mehr, je stärker die Integration zur politischen Union und zur Währungsunion fortschreite. Nach diesem energischen Bekenntnis zur europäischen Integration versicherte der Bundesaußenminister seinen Amtskollegen, die Bundesrepublik werde nicht hinter dem Rücken der Gemeinschaft Deutschland politische Weichen stellen. Er versprach, die EG kontinuierlich auf dem Laufenden zu halten, bis zum Sondergipfel der EG in Ende April zu diesem Thema. Europa habe eine positive Antwort zur deutschen Einheit gegeben, gab Genscher euphorisch bekannt und fügte hinzu, die deutsche Vereinigung ist ein Beitrag zur Stabilität in Europa. Trotz der langen Beratungen über die Zukunft Deutschlands stand der KSZE-Prozess im Zentrum der heutigen Beratungen. Die EG sieht offensichtlich in der KSZE die erfolgversprechendste Organisation zur Beratung über die Zukunft Europas. Die Minister unterbreiteten neue Vorschläge zur Erweiterung der Funktionen der KSZE und streben offenbar eine permanente Infrastruktur an. Spätestens ab Juli solle sich ein KSZE-Ausschuss mit der konkreten Planung des für dieses Jahr angesetzten Gipfels beschäftigen. Genscher ließ ebenfalls durchblicken, dass er diese Harmonie innerhalb der EG in der Bewertung der KSZE für eine Entwicklung der jüngsten Vergangenheit halte. Schließlich befassten sich die Außenminister doch noch mit dem heiklen Problem der Sanktionen gegen Südafrika. Sie begrüßten zwar die Reformen der südafrikanischen Regierung, waren sich aber einig darin, dass sie nicht weit genug gingen. Erst wenn der Ausnahmezustand aufgehoben und die politischen Häftlinge befreit seien, könne die Frage der Lockerung von Sanktionen wieder erwogen werden. Da gegenwärtig lediglich Portugal den britischen Wunsch nach einer Lockerung unterstützt, bleibt alles beim Alten. Eine Ministerdelegation unter Führung des irischen Ratsvorsitzenden Collins wird in Kürze Südafrika besuchen. Collins warnte Großbritannien, einseitig das Verbot neuer Investitionen zu lockern, da die EG-Außenpolitik damit ihre Glaubwürdigkeit verliere. Ein falsch hingehört oder gar falsch übersetzt? Oder haben Gorbatschow und Shevardnadze sich um 180 Grad gedreht? Kam der Kanzler nicht aus Moskau zurück und hat gesagt, der Gorbatschow habe ihm zugesichert, die Deutschen könnten über Fristen und Formen der Vereinigung, Wiedervereinigung selbst entscheiden? Und dann gestern das Wort von Shevardnadze, die Einigung dauere noch Jahre und heute Gorbatschow, die Vereinigung sei nicht allein Sache der Deutschen. Wie ist das nun? Wie war's? Hermann Krause aus Moskau. Einen Tag nach dem von Bundeskanzler Helmut Kohl als historisch bezeichneten Besuch am 10. Februar hier in Moskau war es Außenamtssprecher Gerassimow, der vor Euphorie in der deutschen Frage warnte. Es sei eine gewisse Einseitigkeit in der journalistischen und offiziellen Beurteilung des Besuchs von Kohl festzustellen. Gerassimow wiederholte die Forderung Moskaus nach einer klaren Absage der Deutschen an eine Revision der Nachkriegsgrenzen in Europa. Zwei Tage nach dem Besuch von Helmut Kohl in Moskau am 12. Februar dann verlautete aus Ost-Berlin, Michail Gorbatschow habe in einem Gespräch mit DDR-Ministerpräsident Hans Modrow bekräftigt, dass ein vereintes Deutschland in der NATO für die Sowjetunion nicht akzeptabel sei. Der Nachrichtenagentur ADN nach habe Gorbatschow dies Helmut Kohl auch in Moskau bei dessen Besuch deutlich gemacht. In einem Gespräch in der Zeitung Trut erklärt der Leiter der Europaabteilung im sowjetischen Außenministerium, Bondarenko, die Berichterstattung über den Besuch Kohls in Moskau ist in der Bundesrepublik gelinde gesagt etwas einseitig. Die Lehren des Zweiten Weltkrieges hat bei uns in der Sowjetunion keiner vergessen. Ein vereinigtes Deutschland unter dem Dach der NATO darf es deshalb nicht geben. In Ottawa auf der Open Sky Konferenz lehnt Gorbatschows Berater Churkin den sogenannten Genscher Vorschlag, ein vereintes Deutschland als Mitglied der NATO zu belassen, aber nicht auf das Territorium der DDR hin auszudehnen, strikt ab. Auf dem Rückflug von eben jenem Außenministertreffen in Kanada erklärt Eduard Shevardnadze im Flugzeug gegenüber der Izvestia, in der Frage der deutschen Einheit habe die Sowjetunion ihr gewichtiges Wort noch nicht gesprochen. Am selben Tag, an dem das Interview erscheint, veröffentlicht die Pravda Leserbriefe, in denen Besorgnis über die Entwicklung in den sozialistischen Bruderländern ausgedrückt wird. Und genau diese Leserbriefe nimmt die Pravda zum Anlass, Staatspräsident Gorbatschow ausführlich zu befragen. Dabei betont er, dass die Vereinigung nicht nur die Deutschen alleine etwas angehe. Zwar habe er bei seinem Treffen mit Kohl und vorher auch mit DDR-Ministerpräsident Modrow deutlich gemacht, dass die Deutschen selbst Wege, Formen und Zeitrahmen bestimmen sollen, aber dies sei nur eine Seite der Angelegenheit. Bei den Gesprächen wurde mehr als dies behandelt, so Gorbatschow, der sich in dem Interview für die Garantie der Nachkriegsgrenzen aussprach und sagte, ich beziehe mich dabei ausdrücklich auf Polen. In Bonn, was unser Korrespondent in Moskau eben gesagt hat, klingt ja fast so, als hätte der Kanzler nur das gehört in Moskau, was er hören wollte. Wie sieht man das heute im Kanzleramt? Also ich glaube, er hat sehr wohl alles gehört, nur gibt oder gab er nur das weiter, was ihm unter den momentanen politischen Umständen als opportun erscheint. Kohl wollte unbedingt als strahlender Unterhändler aus Moskau zurückkehren, gleichsam schon als Architekt eines gesamtdeutschen Hauses und als Mann, der den Rock für das Amt eines gesamtdeutschen Kanzlers schon im Schrank bereithält. Warnungen, den Zug, der auf das Ziel der deutsch-deutschen Einheit zurast, doch etwas zu bremsen, das wären ja Flecken auf diesem Rock und deshalb sind wir über die Gespräche Kohls und Genscher nur bruchstückhaft und nicht umfassend informiert worden. Und ich kann mir nicht vorstellen, Frau Wellmann, dass Gorbatschow nur psychologische Kriegführung betreibt, wenn er, darauf hat ja der Kollege Krause eben aus Moskau hingewiesen, sagt, bei dem Treffen sei mehr als nur das behandelt worden. Die Deutschen selbst sollten ja Wege, Formen und Zeitrahmen der Einheit bestimmen und diese Aufforderung des sowjetischen Staats- und Parteichefs Gorbatschow an Hans Modrow und Helmut Kohl zeugt ja von großem sowjetischem Entgegenkommen. Nur ein Freibrief für ein völlig autonomes Handeln beider deutscher Staaten ist diese Aufforderung deshalb noch lange nicht. Also mir fiel nach der Rückkehr auf von Kohl und von Genscher auf dem Flughafen, als sie gefragt wurden, dass Außenminister Genscher in seiner Bewertung damals sehr viel zurückhaltender war als Kanzler Kohl. Aber zurückgepfiffen hat er den Kanzler ja auch nicht. Nein, er kann das ja auch nicht, den Kanzler zurückpfeifen, denn der Kanzler bestimmt ja die Richtlinien der Außenpolitik. Nur hat der Kanzler auf die Frage, ob Bedingungen gestellt worden sind von Gorbatschow, nicht klar geantwortet. Er ist eindeutig dieser Frage ausgewichen und auch jetzt schweigt man sich in Bonn, auch selbst sonst freimütige Informanten schweigen sich in Bonn darüber noch aus. Und klar scheint zu sein, Moskau wünscht eine insgesamt langsamere Gangart, wie anders sonst, als nur so ist der jüngste Rat von Außenminister Schewardnadze zu verstehen. Bonn müsse Geduld zeigen und eine Wiedervereinigung werde selbst im schnellsten Fall Jahre dauern. Und zunächst einmal, daran muss man ja auch denken, brauchen auch die Vordenker der Siegermächte des Zweiten Weltkrieges Zeit, sich überhaupt Gedanken über eine neue Sicherheitskonzeption an der Nahtstelle zwischen Ost und West zu machen. Es kann ja durchaus sein, dass ein geeintes Deutschland sicherheitspolitisch mit einer Übergangskonstruktion leben muss, indem es noch eine Art deutsch-deutsche Grenze gibt, freilich keine sichtbare, sondern eine fiktive, die lediglich die Nordzugehörigkeit beider deutscher Staaten zu den beiden Militärblöcken NATO und Warschauer Pakt markiert. Und erst wenn in einem gemeinsamen europäischen Haus auf Blockzugehörigkeit verzichtet werden kann, dann wird die sogenannte deutsche Frage keine mehr sein. Gorbatschow hatte ja diesen Art Stufenplan vorgelegt. Erst sollen sich die Deutschen mal untereinander klar werden, dann kommen die vier Siegermächte des letzten Weltkrieges, Sowjetunion, USA, Großbritannien und Frankreich hinzu. Und dann kann die KSZI, die Konferenz für Sicherheit und Zusammenarbeit mit Ost- und Weststaaten zusammen, sich hinsetzen und das Ganze dann absegnen. Hat Bonn, hat der Kanzler, hat die Regierung eigentlich grundsätzlich etwas gegen diesen Plan? Nein, man hat grundsätzlich nichts gegen diesen Plan, sondern man verweist aber darauf, dass die Entwicklung jetzt eine solche Eigendynamik bekommen hat, dass der Zug auf das Ziel deutsch-deutsche Einheit, wie ich vorhin schon sagte, so schnell zurast, dass einfach Zeitsprünge gemacht werden müssen und manches übersprungen werden muss. Doch das kann den vier Siegermächten eigentlich überhaupt nicht recht sein. Denn sie wollen ja ein gewichtiges Wörtchen mitreden. Sie wollen nicht vor vollendete Tatsachen gestellt werden. Und deshalb versucht besonders die Sowjetunion, aber wie wir wissen ja auch Frankreich und Großbritannien, diese Entwicklung ein wenig zu bremsen. Also in Bonn ist jetzt nicht der Eindruck entstanden, Gorbatschow habe die Frage der deutschen Einheit, die Ampeln da wieder auf Rot gestellt. Nein, ich glaube, das wäre vielleicht auch falsch, wollte man das so sehen. Ich glaube schon, dass die Siegermächte ein Interesse daran haben, dass es endlich mal zu einer deutschen Einheit kommt. Und selbst wenn sie kein Interesse hätten, auch sie könnten nicht mehr zurück von ihren Zusagen. Aber sie können natürlich auf dem Weg dahin noch etliche dicke Brocken uns in den Weg werfen. Ratschläge sind auch Schläge. An diese Kinderweisheit mögen sich derzeit manche oder vielleicht sogar auch viele DDR-Bürger erinnern, die nicht nur die Spitzenpolitiker West zuhauf zu Besuche haben, Wahlkämpfen versteht sich, sondern die auch, ob gewünscht oder nicht, zu hören bekommen, wie sie das da jetzt alles machen sollen, damit der Karren aus dem Dreck gezogen wird. SWF 1, heute Mittag. Der Kommentar. Von Gerd Lotze, Bonn. Wenn die Grenzen zur DDR neuerdings so leicht zu überschreiten sind, darf das nicht heißen, dass auch die Grenzen des politischen Feingefühls so leicht überschritten werden können. Bundesjustizminister Engelhardt begann damit, dass er im Bundestag und damit allerdings fast unter Ausschluss der Öffentlichkeit darauf verwies, dass trotz Lastenausgleich in der Bundesrepublik die Ansprüche auf Enteignetes in der DDR weiterhin bestehen bleiben. Andere westdeutsche Politiker werden nicht müde, der DDR dringlichst nahezulegen, wie sie ihre Wirtschafts- und Währungspolitik zu ordnen habe. Und wenn das nicht so läuft, wie man sich das in Bonn vorstellt, dann bezichtigt sie Bundeswirtschaftsminister Hausmann der Undankbarkeit. Flankiert wird das alles von einem fantastischen Planspiel des Bundesverteidigungsministers Stoltenberg, westdeutsche Truppen bis zur Oder-Neiße-Linie vorzuschieben. Von diesem militärpolitischen Ausflug wurde Stoltenberg zwar zurückgepfiffen, aber dafür wird in anderen Bereichen nicht nur die wirtschafts- und währungspolitische Vereinnahmung der DDR, sondern auch die personelle angeboten. Elmar Pirot, ein durchaus verdienter Mittelstandspolitiker der CDU, ist bereit, nach den Wahlen am 18. März in der DDR Wirtschaftsminister zu werden. Das Angebot kam von Lothar de Maizière, dem derzeitigen Vorsitzenden der Ost-CDU, einer Partei, die 40 Jahre lang ausführendes Organ der SED war und nun von der Wende offenbar nicht genug kriegen kann. Die DDR-Bürger, das weiß jeder, sind zwar der Marktwirtschaft bedürftig, aber politisch nicht unbedarft. Aber genau das will Ihnen offenbar der Westdeutsche Philologenverband suggerieren, der sich anbietet, Lehrer in die DDR zu schicken. Klar, die DDR-Bürger sind ärmer, aber sind sie auch dümmer? Offenbar ja, denn westdeutsche Wahlredner erklären Ihnen, was und wen sie wählen sollen. Warum sollen sie denn dann überhaupt noch am 18. März zu den unvertrauten Urnen gehen, wo es doch hierzulande so viele gibt, die es besser wissen, was gut für sie ist? Oder hat man in der Bundesrepublik vergessen, dass die Revolution dort drüben begann mit dem Ruf, wir sind das Volk? Das war nur ein kurzer Traum, der Traum von einem Kuba, das sich öffnet, mehr Freiheit, mehr Parteien, mehr Konsum, so wie sich in Polen, in der DDR und in Ungarn langsam vollzieht. Das Zentralkomitee der Kommunistischen Partei Kubas hatte nämlich beschlossen, es war am Freitag, das System müsse vervollkommnet werden, so zumindest die Übersetzung. Roberto Ampuero, Sie haben mehrere Jahre auf Kuba gelebt, Sie fahren immer wieder dorthin, Sie kennen Kuba also. Nun sagt der Präsident Fidel Castro heute nix, nix, keine politische Öffnung. Bleibt danach jetzt alles beim Alten? Nein, ich glaube auf keinen Fall. Es ist nicht ein Problem des Willens des Präsidenten Castro, sondern es geht hier mehr um die sehr akute Krise, Wirtschaftskrise und auch politische Krise, die das Land zurzeit macht. Ich glaube, es ist sehr wichtig zu betonen, dass das Land zurzeit ca. 8,5 Milliarden Dollar in Auslandsverschuldung hat gegenüber dem Westen, plus 14 Milliarden gegenüber dem Osten, mit einer Stagnation in dem Bruttosozialprodukt und einer sehr schwierigen Versorgungslage. Und dazu kommt hinzu, dass der Sozialismus, den Castro immer in Kuba als die Zukunft der Menschheit dargestellt hat und so auch Unterstützung von der kubanischen Bevölkerung gehabt hat, zurzeit, wie wir wissen, in einer großen Krise und im Verschwinden praktisch steht. Hinzu kommt noch, dass die Armee, eine sehr professionelle Armee, zurück aus Angola kommt. Es sind ungefähr 50.000 Mitglieder dieser Armee, die zurück nach Kuba kommen, bis 1991, nach pragmatischen Lösungen suchen. Das sind also drei Faktoren, die unbedingt eine Antwort von der kubanischen Führung verlangen und nicht unbedingt von Castro. Bleiben wir mal erst bei der erstgenannten, bei der Wirtschaftskrise. Wie leben denn die Kubaner heute auf Kuba? Diese Insel, die hier bei uns ja immer noch so als Zuckerinsel und Havanna-Zigarren und Sonne und Strand und so weiter in den Köpfen vieler rumspürt. Wie leben die Kubaner heute? Haben sie großen Grund, unzufrieden zu sein? Also die Lage hat sich sehr verschlimmert in den 80er Jahren. Man muss davon ausgehen, dass die Versorgung die Unzufriedenheit im Lande wachsen lässt. In den letzten Tagen hat man zum Beispiel das Brot rationiert in weiten Teilen des Landes. Innerhalb der Hauptstadt wurde das Brot teuer gemacht. Es gibt auch große Versorgungsengpässe mit Zahnpaste, mit Seife, mit den Alltagsprodukten. Das bringt natürlich eine große Unzufriedenheit. Auf der anderen Seite muss man nicht vergessen, dass das Land zurück zum Tourismus gekommen ist, was in den 50er Jahren eine sehr wichtige Branche war, so dass die Kubaner ständig diese, sagen wir, reichen Touristen, die Zugang zu den besten Hotels und Supermärkten, die nur für sie da offen sind, haben. Und das bringt natürlich eine größere Unzufriedenheit. Gibt es denn so etwas wie Wut auf Kuba oder ist die Insel dadurch, dass sie eben Insel ist, so abgeschottet, dass so etwas wie in Osteuropa hier passiert ist, dort nicht passieren kann? Wissen Sie, man soll nicht vergessen, dass Kuba 85% ihres Handels mit den sogenannten RGW-Ländern abwickelt. Und davon ca. 80% mit der Sowjetunion. Und das Problem liegt darin, dass die osteuropäischen Länder nicht mehr in der Lage sind, diese 5-Jahres-Pläne, die sie gemeinsam mit Kuba durchgeführt haben, weiter zu finanzieren und die Lieferungen an Kuba so wie in der Vergangenheit zu machen. Ja, vielleicht mag Gorbatschow ja auch Fidel Castro nicht mehr so unterstützen, der sich ja nun, wie Sie es eben auch gesagt haben, nicht geöffnet hat, so wie Gorbatschow das ja versucht. Und Moskau hat wohl deshalb auch den Brotkorb etwas höher gehängt. Früher war Kuba ja ganz, ganz eng an Moskau angenabelt, auch wirtschaftlich. Das hat sich jetzt geändert. Aber Castro hat diese Wende, die in Osteuropa sich vollzogen hat oder sich immer noch vollzieht, nicht mitvollzogen. Hat er für seine Insel auch gute Gründe? Oder ist das nur der Starrsinn eines langsam alternden ehemaligen Revolutionärs? Ich glaube, der Fehler von Castro war, dass er sich festgenagelt hat in einer Zeit, wo die kommunistischen Regierungsführer es nicht machen sollten, und zwar 1982. Wir sollen nicht vergessen, dass in dieser Zeit Castro diesen Prozess der Rektifikation angefangen hat. Das heißt, der hat versucht, das Land wieder auf den orthodoxen Sozialismus zu bringen, also überhaupt keine Initiative, Privatinitiative zu lassen, und auch alles, was Richtung politische Öffnung ging, hat er das zugemacht. Das ist sehr wichtig. Man soll nicht vergessen, dass Ende der 70er Jahre eine Gruppe von pragmatischen Wirtschaftsmännern in Kuba mit einer Wirtschaftsreform angefangen hat und die natürlich mehr Privatraum gelassen hat und zum Beispiel die Bauernmärkte, die parallelen Bauernmärkte wurden gestattet. Da wurde auch die Gewerbefreiheit für bestimmte Sektoren gegeben und gleichzeitig eine Reihe von kleinen Handwerkern wurde Freiheit auch gegeben zum Arbeiten. Mhm. Und das wurde 1982, also 3 Jahre bevor Gorbatschow mit seiner Perestroika anfing, gestoppt von Fidel Castro. Warum eigentlich? Wissen Sie das noch? Was waren die Gründe für Castro? Sie, ein ganz wichtiger Prozess hat gestartet. Und zwar erstens einer der sozialen Differenzierung. Da haben sich sehr schnell Schichten innerhalb der Bevölkerung formiert, die über sehr große Mittel verfügte und die gleichzeitig zu einer Art von Herausforderung zu den politischen Funktionären, zur Partei geworden sind. Ja, gibt es das denn nicht, was es zum Beispiel in der DDR gegeben hat? Einmal das Volk, sage ich mal, das im Schnitt wenig Wohlstand hatte und dann eine Funktionärsklicke, sage ich mal, die wie die Made im Speck gelebt hat. Gibt es das auf Kuba nicht? Lebt Castro nach wie vor so, wie er früher als Revolutionär mal gelebt hat? Sehen Sie, Castro ist eine ganz besondere Figur. Ich würde das nicht im Mittelpunkt stellen, also wie er lebt. Ich würde sagen, es gibt ohne Zweifel eine Funktionärskaste im Lande, die sehr, sehr sich abgehoben hat von dem Lebensniveau der Kubaner. Ein Lebensniveau, was sehr kritisch zurzeit wegen der Versorgungslage ist. Also Ihrer Meinung nach, wenn ich das so kurz zusammenziehen darf, habe ich Sie da richtig verstanden? Sie sind ziemlich sicher, dass sich auf Kuba absehbar nicht viel ändern wird? Nein, im Gegenteil. Ich glaube, dass das wird kommen, weil die Wirtschaftslage keine andere Alternative lässt. Das Problem liegt bei der Frage, mit welchen Menschen kann man solch eine Alternative machen, gründen. Denn Fidel Castro ist nicht in der Lage, einen Reformprozess beginnen. Er hat sich so sehr festgenagelt an den alten Begriffen von den Sozialisten. Mhm. Nicht. Dies sind Rechtsradikale, die sich hier in Moskau stark machen dürfen. Unsere Uniform ist schwarz zum Zeichen der Trauer um die zertretene russische Kultur, sagt dieser Mann. Aber die ganze Wahrheit ist das nicht. Ähnlichkeit mit faschistischen Schwarzhemden sind nicht zufällig. Pamiat nennt sich die Vereinigung, das heißt so viel wie Angedenken. Dmitri Vassiljev ist ihr Chef. Wenn er und seine Männer mit antisemitischen Parolen Schriftstellertagungen sprengten, dann war die Polizei erstaunlich nachsichtig mit dieser sogenannten nationalpatriotischen Front. Als Hüter der Tradition haben sie einen Geistlichen dabei. Für sie steht Russlands Geschichte unter dem Kreuz der Orthodoxie. Wie unter dem Zaren sollen Staat und Kirche die Einheit Russlands wahren. Pamiatschew Vassiljew hat mitten im kommunistischen Staat eine radikal-monarchistische Bewegung gründen dürfen. Weil auch er gegen westlichen Einfluss und Liberalisierung ist, hofft er auf Verständnis unter den konservativen Kommunisten. Schwarze Hundertschaften hat es auch am Ende der Zarenzeit gegeben. Deren Schlachtruf hieß damals: Rettet Russland, schlagt die Juden. Vassiljew aber spricht von der großen russischen Tragödie, von der Ermordung des Zaren. Seitdem ist unser großes Land gefoltert worden, sagt er. und verordnet eine Schweigeminute für die Opfer von 7 Jahrzehnten. Rund 5% der Moskauer sympathisieren mit der äußersten Rechten, sagen die Meinungsforscher. Pamjat-Mitglieder sind immerhin einige tausend. Aber vor 2 Wochen ist ein anderes Russland gegen Antisemitismus und Reaktion angetreten. 200.000 Menschen demonstrierten in Moskau gegen Pamjat und sie demonstrierten zugleich für Perestroika und politische Reform. Denn sie haben den Verdacht, dass die Pamjat-Anhänger auf Unterstützung der konservativen Gegner Gorbatschows rechnen. Sie protestieren dagegen, dass Pamjat geduldet wird und sie setzen Pamjat gleich Faschismus. Sie sind überzeugt davon, dass die konservativen Parteifunktionäre die Rechtsradikalen im gemeinsamen Kampf gegen die Demokratisierung benutzen. Das ist gemeint, wenn rote Sichel und Hakenkreuz ineinander übergehen. Tatsächlich gibt es ungewöhnlich enge Beziehungen zwischen rechten Kommunisten und der breiteren Front der neuen Nationalisten. Zum Beispiel die Vereinigte Front der Werktätigen. 5.000 ihrer Anhänger versammelten sich letzten Sonntag, um Partei und Staat zu stärken. Ihr Programm verbindet dogmatischen Kommunismus mit den neuen nationalen Parolen. Ihre Redner erinnern an den Ruhm und die Opfer der Sowjetarmee im Zweiten Weltkrieg. Heute werde die Armee von der Presse verunglimpft, behaupten sie. Armee und Volk aber sollten eine Einheit sein, gemeinsam mit den gesunden Kräften von Partei und Staat. Die meisten Anhänger der OFT sind Arbeiter, Angestellte, untere Beamten. Sie fürchten die Wirtschaftsreform und meinen, dass sie nur anderen und nicht ihnen nützt. In einer Zeit schneller Veränderung halten sie fest an Staat, Partei und Heimat, wie sie in 70 Jahren geworden sind. Landsleute, heute ruft uns die gemeinsame Gefahr zusammen. Der gemeinsame Schmerz um das Schicksal des großen Russland, sagt dieser Hauptmann. Endlich sind die besten Söhne Russlands bereit, mit lauter Stimme zu sagen, Volk und Armee sind eins. Mutter Heimat ruft nieder mit dem Zionismus, steht auf diesem Plakat. Über allem schwebt die Idee einer urrussischen Gemeinschaft, die ihnen durch Perestroika und Verwestlichung gefährdet erscheint. Darum verbindet die Vereinigte Front der Werktätigen Sowjetsozialismus und alte russische Tradition. Wir haben nicht bloß eine Geschichte von 70 Jahren, sagt dieser Oberst, sondern von 1000 Jahren. Dazu wollen wir uns bekennen. Sie verstehen sich als Kommunisten und als Russen. Für diesen Mann ist Moskau die Hauptstadt Russlands und nicht der Sowjetunion. Für Ministerien und Behörden des Vielvölkerstaats soll eine neue Verwaltungshauptstadt geschaffen werden, sagt er. Das russische Volk muss Moskau als echte geistige Hauptstadt Russlands zurückerhalten. Das Gemisch der Vorstellungen ist verwirrend. Einig aber ist man sich im Kampf gegen angebliche Verwestlichung. Der Chefideologe der OFT kämpft deshalb gegen die Einführung des Privateigentums. Die neue Wirtschaftsreform setzt er mit der Zwangseinführung des westlichen Kapitalismus gleich. Privateigentum, das ist die Rückkehr der Sklaverei, verkünden die Plakate. Genossenschaftliche Privatbetriebe, das ist Piratentum und der Anfang vom Kapitalismus. Russland ist eine mächtige Republik unserer Union, sagt dieser Offizier, aber Russland müsse schwerere Lasten tragen als die anderen Völker der Union. Das Programm, mit dem er sich zur Wahl stellt, lautet, Russland muss wirtschaftlich und politisch selbstständig werden. Rote Fahnen, die Zarenfahne des alten Russland, ein Prozessionsbanner der Kirche. Andenkenverkäufer bieten Fotos der Zarenfamilie an. Und neben dem Zaren das Bild Stalins. Der war zwar kein Russe, aber auch ein Alleinherrscher, der den Staat mächtig geführt hat. Wie passt das zusammen, was Geschichte und Politik den Russen als nationales Erbe hinterlassen haben? Dieser Mann ist Kandidat für die Wahl zum obersten Sowjet der Russischen Republik, der Bildhauer Klikow. Er vertritt eine Vereinigung, die sich Vaterland nennt und deren Vorsitzender arbeitet als Instrukteur im Zentralkomitee der Kommunistischen Partei. Was will sein Kandidat Klikow? Ich denke, dass unsere heutige russische Gesellschaft zu ihren Urquellen zurückkehren muss, zu einer festen, gesicherten Hierarchie, wie es sie in unserem Volk immer gegeben hat. Die Hauptaufgabe der Schriftsteller, Künstler und Bürger Russlands muss es sein, unsere Geschichte vom Müll der Politik zu säubern. Wenn Klikow von politischem Müll redet, weiß man nicht recht, ob er das heutige System dazu zählt oder nur die liberalen Ideen westlicher Demokratie, die in es einzudringen beginnen. In seinem Atelier hat er die Gipsköpfe der ganzen russischen Geschichte versammelt. Große Wissenschaftler, Dichter und Komponisten, die längst vor der Revolution für Russland gesprochen haben. Er sammle, was zum ewigen Bestand seines Landes gehöre, sagt Klikow. Er fühlt sich als russischer Nationalist und keineswegs als Oppositioneller oder Dissident. Wladimir Wysotsky, einen verstorbenen Protestsänger, stellt er als Christus am Kreuz dar. Religiöse Symbolik beherrscht seine heutigen Arbeiten, denn die großen Kirchenmänner haben das Land über Jahrhunderte zusammengehalten und russische Krieger gegen Mongolen und Tartaren geführt, sagt er. Er habe aber durchaus Verständnis für jene Republiken, deren nationales Selbstgefühl wieder erwache, sagt Klikow. Jede Nation müsse ja ihr eigenes Antlitz haben. Wir brauchen eine Welt, in der jedes Volk sein Gesicht hat und nicht in einer kosmopolitischen Masse untergeht. Das klingt tolerant, aber die Sprache ist verräterisch. Das Wort kosmopolitisch ist in der Sowjetunion jahrzehntelang mit jüdisch gleichgesetzt worden. Für Klikow liegt Russlands Größe in seiner Geschichte, der Geschichte eines hierarchischen Staats, in dem Priester und Zaren herrschten. Auch über dem Kreml mit seinen roten Sternen ragen die Kirchtürme mit vergoldeten Kreuzen auf. Zum ersten Mal seit der Revolution haben die höchsten Geistlichen Russlands in einer der Kremlkirchen wieder einen prunkvollen Gottesdienst abgehalten. Die orthodoxe Kirche hat neue Freiheit bekommen. Die Partei hofft, dass die Kirche als moralische Autorität für Ordnung und russische Werte im Volk eintritt. Deshalb erlauben Staat und Partei heute sogar, Sonntagsschulen zu eröffnen und Kindern Religionsunterricht zu geben. Das war früher verboten und wurde mit Lagerhaft bestraft. Die Eltern dieser Kinder haben Schlange gestanden, gedrängt und gebettelt, damit ihre Söhne und Töchter in die Sonntagsschule aufgenommen wurden. Der Andrang ist ungeheuer. Der Staat wie die Eltern hoffen, dass die Kirche die Kinder vor den Gefahren des modernen Alltags bewahrt, vor Trunksucht, freier Liebe und Rockmusik. Der Priester lehrt sie die 10 Gebote. Und der Staat hofft, dass sie sich an die 10 Gebote besser halten werden als an die Gesetze. Wir lehren die Kinder, ihre heilige Kirche zu lieben, ihr Vaterland und ihr Volk, sagt Vater Matwejew. Wir helfen den Schulen, gute Menschen zu erziehen, die ihre Kirche und ihr Volk lieben. Altrussische Werte kehren in die Sowjetgesellschaft zurück. Noch weiß niemand, was daraus wird, wenn sich Glaube, Nationalismus und Kommunismus verbünden. Ich bin eben noch mal darauf hingewiesen worden, zu sagen, dass wir aus Litauen senden und nicht aus der Sowjetunion. Die Unabhängigkeitsbewegung hier in Litauen kann von allen Politikern in Europa ein neues Denken erfordern. Das war der ARD-Brennpunkt live aus Vilnius. Guten Abend. Seit langem beunruhigt die Tatsache, dass in der unmittelbaren Umgebung von Sellafield so viele Kinder an Leukämie erkranken. Statistisch gesehen 10-mal mehr, als das normalerweise der Fall ist. Aber da die atomare Wiederaufbereitungsanlage wichtigster Arbeitgeber in dieser Region ist, war man hier nur zu gerne bereit zu glauben, dass die Häufung dieser Blutkrebserkrankung zufällig sei. Aber dieser Glaube ist jetzt nackter Angst gewichen. Denn zum ersten Mal ist es britischen Wissenschaftlern gelungen, eindeutig einen Zusammenhang zwischen leukämiekranken Kindern und der radioaktiven Strahlung in der Anlage Sellafield statistisch zu belegen. Im Auftrag der britischen Regierung hat ein Forschungsteam der Universität Southampton diesen Zusammenhang untersucht. Der Bericht wurde jetzt veröffentlicht. Danach sind auffallend viele Kinder, die später an Leukämie erkrankten, gezeugt worden, kurz nachdem ihre Väter einer erhöhten Dosis radioaktiver Strahlung ausgesetzt waren. Daraus kann gefolgert werden, dass der Samen der Väter durch radioaktive Strahlung genetisch so verändert wurde, dass sie ihren Kindern ein 8-mal höheres Risiko an Leukämie zu erkranken mit auf den Lebensweg gaben. Diese Untersuchung, sagt der Leiter der Forschungsgruppe, zeigt zum ersten Mal, dass ein auffallender Zusammenhang zu der Strahlung am Arbeitsplatz besteht. Wenn das stimmt, ist das von enormer Bedeutung und dann muss so schnell wie möglich weitergeforscht werden, um diesen Zusammenhang aufzuklären. Auf einer eilig einberufenen Versammlung wollten Wissenschaftler und Betriebsleitung den Arbeitern von Sellafield heute erklären, wie die Ergebnisse zu verstehen seien. Naja, ich habe 2 Kinder, ich muss mir Sorgen machen, sagt dieser Arbeiter. Aber ich weiß noch nicht, was ich davon halten soll. Auf der Versammlung wurde den Arbeitern dann erklärt, dass dieser heimtückische Zusammenhang ja bislang nur statistisch herausgefunden wurde. Medizinisch sei damit noch nichts bewiesen und der Direktor für Sicherheit und Gesundheit von Sellafield meinte, wenn denn jemand wirklich so besorgt sei, wäre es vielleicht am besten, keine Familie zu haben. Das kann natürlich kein allgemeiner Rat sein, denn es ist unsere Aufgabe, die Strahlendosis zu verringern, der unsere Arbeiter ausgesetzt sind, was wir ja dramatisch schnell machen. Für Eltern, deren Kind Leukämie hat, kommt der verblüffende Ratschlag, besser keine Kinder zu haben, zu spät. Eine Mutter, deren Kind hier an Leukämie gestorben ist, meinte, wenn durch Sellafield Leukämie verursacht wird, dann sollen sie etwas unternehmen. Sie sollen aufhören, andere Kinder leukämiekrank zu machen, denn viel zu viele Kinder in dieser Gegend haben Leukämie. Wie hoch, so fragt man hier, darf der Preis für Kernenergie sein? In der Schweiz möchte wohl so mancher Bürger gern das tun, was ihm die Menschen in Leipzig oder Dresden vorgemacht haben. Die Behörden der Staatsschutzes stürmen und Einblick in die Akten erhalten. Der Grund? Die Bundespolizei des neutralen Alpenlandes, die auch für den Staatsschutz zuständig ist, ließ die Eidgenossen in großem Stil ausspionieren. Diese Affäre kam mehr oder weniger zufällig ans Licht. Im vergangenen Jahr wurde eine Untersuchungskommission des Parlaments eingerichtet mit der Aufgabe, die Hintergründe im Fall der ehemaligen Schweizer Justizministerin Elisabeth Kopp aufzudecken. Sie ist wegen Verletzung des Amtsgeheimnisses angeklagt. Bei diesen Untersuchungen stieß man nun auf ein weit verzweigtes Überwachungsnetz, das systematisch Schweizer Bürger ausspionierte. Unter großem Druck hat sich die Bundesregierung nun heute entschlossen, die Überwachung einzustellen. Gleichzeitig sollen alle Behörden der Bundesverwaltung nach Geheimakten durchforstet werden. Die Schweiz, ein Schnüffelstaat, Jochen Weidmann berichtet. Viele Eidgenossen fragen sich heute, ob sie seit Jahren in einem perfekten Schnüffel- und Überwachungsstaat leben. Die Gründe dafür finden sich im Gebäude der Schweizerischen Bundesanwaltschaft, wo die Polizei seit fast 40 Jahren von den Bürgern Daten sammelt, ohne dass jemals etwas davon bekannt geworden wäre, ohne dass die Betroffenen davon wussten. Aber auch ohne dass die zuständigen Minister sich darum kümmerten. Wer den Polizeibehörden, auch als unbescholtener Bürger, in irgendeiner Form verdächtig erschien, wurde bis heute in den Karteien registriert mit allen persönlichen Details. Ein Überwachungssystem von erschreckendem Ausmaß. 800.000 Verdächtigte, Schweizer wie Ausländer und 100.000 Organisationen. Die Teilnahme an einer Demonstration, der Besuch einer als links eingeschätzten Veranstaltung, Reisen in den Ostblock genügten zur totalen Erfassung. Registriert wurden Terroristen und Staatsbeamte, Separatisten wie Armeeangehörige und selbst Ferienkinder. Akteneinsicht verlangen in Bern Atomkraftgegner, die begründeten Anlass zu der Befürchtung haben, dass sie ebenfalls registriert sind. Aber die Einsichtnahme ist bürokratisch kompliziert, der Weg zur Bundespolizei ist hindernisreich. In den Karteischränken sind auch die Namen prominenter Politiker enthalten. Und so fordert etwa der Vorsitzende der Schweizer Sozialdemokraten, Helmut Hubacher, im Parlament: Die Frage lautet ganz klar, wann ich Einsicht bekomme, ob ich registriert bin oder nicht. Und das haben viele gefragt. Ich möchte eine klare Antwort. Wann bekommt man Einsicht? Ja, und wann? Wie ich bereits ausgeführt habe, werden Sie alle auf Ihre Gesuche eine schriftliche Antwort gemäß den geltenden Richtlinien erhalten. Aber dieses schriftliche Verfahren erweist sich bereits nach kurzer Zeit als langwierig und umständlich. Die Behörden werden der Anfragen nicht mehr Herr. Mehr als 50.000 Eidgenossen haben bereits Akteneinsicht verlangt und wollen. Bei dem Treffen sollten noch in diesem Jahr, der Zweite Weltkrieg formell beendet, die Schaffung eines demokratischen Deutschland besiegelt und ein neues Europa geschaffen werden. Die Grenzen der europäischen Staaten müssten darüber hinaus endgültig durch einen gemeinsamen Vertrag garantiert werden, dessen Grundlage die Beachtung der Menschenrechte und freie Wahlen sein sollten. An die Vereinigten Staaten appellierte Havel, den Reformprozess in Mittel- und Osteuropa weiter zu unterstützen. Dies könnte Washington am besten tun, indem es dem sowjetischen Staats- und Parteichef Gorbatschow bei seinem schwierigen Weg zur Demokratie helfe. Die US-Regierung ist nicht der Auffassung, dass sich die sowjetische Position zur deutschen Einheit verhärtet hat. Eine Sprecherin des amerikanischen Außenministeriums bekräftigte heute zugleich in Washington die Haltung der Vereinigten Staaten, wonach es aus rechtlichen Gründen bei der geplanten Konferenz zur deutschen Einheit bei der Formel 2+4, also den beiden deutschen Staaten und den vier Siegermächten des Zweiten Weltkrieges, bleiben solle. Die Besorgnisse anderer Länder wie Polens würden auch bei der jetzigen Zusammensetzung der geplanten Sechserkonferenz berücksichtigt und kämen zudem in zahlreichen bilateralen Treffen zur Sprache. Die Niederlande beanspruchen nach den Worten von Außenminister van den Broek als Nachbarland und Partner der Bundesrepublik das Recht, beim Prozess der deutschen Einigung mitzusprechen. Vor dem Parlament in Den Haag sagte van den Broek heute, das dafür am besten geeignete Forum sei die NATO. Ein Verfahren, bei dem die Niederlande und die anderen atlantischen Partner darauf beschränkt würden, beim nächsten KSZE-Gipfel die Ergebnisse der Verhandlungen beider deutscher Staaten und der vier Siegermächte des Zweiten Weltkrieges in Empfang zu nehmen, sei für die niederländische Regierung nicht ausreichend. Jugoslawien will von einem geeinten Deutschland Reparationszahlungen für die im Zweiten Weltkrieg erlittenen Schäden verlangen. In einer Mitteilung des Außenministeriums in Belgrad hieß es heute, sobald die Bedingungen gegeben seien, wolle Jugoslawien seine Ansprüche an die, wie formuliert wurde, Erben des Dritten Reiches auf Schadenersatz für die Opfer des Faschismus verwirklichen. Dies solle nach der Unterzeichnung eines Friedensvertrages mit den Nachfolgern des Nazi-Regimes geschehen. Die Verteidigungsminister der 13 europäischen NATO-Staaten haben sich im schottischen Glen Eagles für eine Fortsetzung der Rüstungszusammenarbeit ausgesprochen. In einer heute verabschiedeten Erklärung heißt es, auch künftig sollten gemeinsame Forschungsprojekte organisiert sowie die Rüstungsmärkte für ausländische Hersteller und Käufer geöffnet werden. Die Minister waren sich einig darüber, dass die Rüstungsindustrie unabhängig von den Veränderungen in Osteuropa eine Zukunft habe. Vom Deutschlandfunk hören Sie Nachrichten. Alle Fraktionen der DDR-Volkskammer haben sich heute in Ost-Berlin für die Vereinigung der beiden deutschen Staaten ausgesprochen, aber zugleich vor übereilten Schritten gewarnt. In einer deutschlandpolitischen Debatte sagte Außenminister Fischer, die Vereinigung müsse in den Prozess der Einheit Europas eingebettet werden. Wirtschaftsministerin Luft betonte, die angestrebte Währungsunion werde die DDR-Sozialleistungen nicht gefährden. Vor den Wahlen im März werde es keine Preiserhöhungen geben. Die Volkskammer verabschiedete ferner mit großer Mehrheit ein Parteiengesetz, das sofort in Kraft tritt. Grundsätzlich wird darin die Freiheit zur Bildung von Parteien anerkannt. Auch dürfen Parteien und Organisationen in der DDR Hilfe aus anderen Staaten in Anspruch nehmen. Verboten ist dagegen die Bildung von Organisationen, die gegen grundlegende Menschenrechte verstoßen sowie faschistische Ziele verfolgen.